Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Es ist Montag, der 6. März 2023. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Es gab mal wieder ein großes Contrabanda-Fest. Das 32. Jubiläum war zu feiern am vergangenen Samstag. Das war der 25. Februar dieses glorreichen Jahres 2023. Gut, der Ort, das Ateneo, l'Ateneo Enciclopédique. Das ist das anarchistische, libertäre Ateneum in Raval, in der historischen alten Stadt von Barcelona. Es ist ungefähr 7 Uhr am Nachmittag. Das Fest begann schon um 12 Uhr mittags. Es gab einen Clown für die Kinder, Tanzveranstaltungen, Konzerte. Es gab kulinarische Genüsse hier aus Katalonien und auch balkanische Küche von unserem Freund Nedim. Dann gab es jede Menge Radioaktivisten, die rein und raus gingen, alte Mitglieder, alte Socios von Contrabanda und auch viele Leute vom Ateneo. Es war also eine festliche Stimmung, die hier vorherrschte. Es gab wirklich sehr schöne Sachen zu sehen, tolle Leute. Es war alles sehr entspannt und viel Kultur. Estamos escribiendo un libro sobre Contrabanda FM. Aquí tengo Janot, que es uno de los pioneros, si no me equivoco, y él puede decir un par de cosas sobre... Irgendwann taucht Janot auf. Den muss ich kurz beschreiben. Der ist ein Mann, der schon längst das Rentenalter überschritten hat. Janot ist einer der Ersten, die am Mischpult von Contrabanda gestanden und gesessen haben. Und er gehört zu den Pionieren und Leuten der ersten Stunde dieses tollen Radios. Das war in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich werde ihm hier ein kleines Interview improvisieren. Hallo Janot, wie geht's? Ja, hallo Daddy, alles klar. Und du? Fantastisch. Also, könntest du uns mal kurz und natürlich den Hörern erklären, wie das mit Contrabanda eigentlich damals alles anfing? Wer waren eigentlich die Betreiber dieses Radios? Janot, gut, also die Betreiber waren im Grunde eine Gruppe Leute, unter ihnen Lehrer vom Gymnasium, und der Basisbetreiber war, soweit ich mich recht erinnere, Rolando Delgueda. Das ist eine interessante Person. Er ist Italiener und er hat hier in Barcelona in der Klandestinität gelebt, also im Untergrund, denn er wurde in Italien gesucht. Er sollte da eine Gefängnisstrafe absitzen und die Sache ist aber vor ein paar Jahren schon verjährt. Und er hat über seine Geschichte und sein Leben im Untergrund auch ein Buch geschrieben. Jedenfalls, der Mann war einer der Hauptmotivatoren, die das Radio zusammen mit anderen 15 Leuten damals angeleiert haben. Ja, war da nicht auch Doris und Horacio Gismondi dabei? Oder kamen die etwas später? Ja, die kamen etwas später. Wir hatten ziemlich viel Ärger am Anfang mit der Generalitat, weil man uns nicht erlauben wollte, dass wir auf 91.0 FM unseren Sender installierten. Die Radiowellen sind ja von dem Nefasto Poder, das heißt von der unglückseligen Macht, sind die enteignet worden. Und wir können also nicht frei, wo wir wollen, unseren Sender installieren und senden. Und ausgerechnet Rolando war nun derjenige, der am meisten dafür gekämpft hat, dass wir endlich auf Sendung gehen konnten. Und alles begann auch in einer alten Fabrik, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Die gehörte Augustin Chalot. Ach ja, Augustin Chalot. Das war so eine Art Mäzen, nicht? Ja, genau. Also die Fabrik gehörte der Familie von Augustin. Da gab es sehr viel Platz und da gab es einige Säle und Räume, alles ganz alt. Und da begann das Radio. Sí. Pues al expropiarse decidieron irse a otro lugar y... Ah, gut. Also, diese Fabrik, die existiert nicht mehr, oder? Die war damals in der Calle Almogávares, nicht? Ja, ja, genau. Aber die wurde enteignet, von der unglückseligen Macht enteignet, in diesem Fall vom Rathaus, damit die Olympischen Spiele dort einen schönen Park hatten, 1992, wo eine kleine Pyramide auch installiert war. Das war direkt der Park an der Estación del Norte. Jedenfalls, die Radioleute und auch die Gambardina-Leute entschieden sich dann, umzuziehen. Die Aktivistin und die Schwester des selbsternannten Anführers der Aktivisten, des Aktivisten Oriol Albó, also die Schwester José Albó, hatte ein Jahr zuvor eine Wohnung an der Plaza Real angemietet. Die stand in dem Moment leer und da sind dann die Leute vom Radio hingezogen. Nun waren wir an der Plaza Real. Das war noch vor den Olympischen Spielen natürlich. Das freie Radioprojekt Contrabanda begann also 1988, nicht wahr? Da wurde die Association Cultural Contrabanda ins Vereinsregister der Generalitat eingetragen. Ja genau, das war 1988. Aber 1991 begannen wir erst zu senden. Und schon sollten wir wieder geschlossen werden. Es hagelte direkt Bußgelder und man bedrohte uns, von Seiten Madrids aus, den Sender ganz zu schließen. Ach ja, die Zentralregierung in Madrid ist ja die Besitzerin des radioelektrischen Raumes, nicht wahr? Also des Äthers. Ja, genau. Und die Generalitat entscheidet ja über die Vergabe der Frequenzen und das Rathaus besitzt den Boden, auf dem unsere Sendeanlage, zumindest oben die Antenne, stand. Gut, jedenfalls, so begannen wir 1988, 90, 91 und 92. Wir veränderten dann den Eintrag im Vereinsregister. Wir setzten einige Habenichtse, also Leute, die Insolvenz angemeldet hatten, als Präsidenten und Schatzmeister ein, damit, wenn es dann zu den Bußgeldern kam, niemand zahlen konnte. Alle waren dann zahlungsunfähig. Und ich war Schatzmeister. Ah, du und Schatzmeister. Ja, ich hatte weder eine Lohnsteuerkarte noch irgendein Konto und sonst etwas und weder Besitztümer noch irgendwas, was auf meinem Namen lief. Mir konnte also niemand etwas wegnehmen. Janot, erinnerst du dich an die erste Sendung bei Contrabanda, die du gemacht hast? Uff, also genau erinnere ich mich nicht mehr, aber ich machte damals sehr viel Radio. Ich benutzte natürlich auch die Wohnung als so eine Art Refugium. Ich lebte nämlich eigentlich draußen im Wald und später dann auch in einem besetzten Haus in Penedès. Aber ich blieb oft in Barcelona und übernachtete dann im Radio. Ich half damals allen möglichen Leuten, die Technik zu benutzen. Das heißt, ich war hier der Mann am Mischpult. Ich half also allen möglichen Gruppen, die kamen, um Radio zu machen. Und du hattest so selber eine Sendung? Ja, ich hatte eine Radiosendung, die machte ich zusammen mit einem Kumpel und die nannten wir El Batall. Der Batall ist der Pleuel von einer Glocke am Kirchturm. Es war eine Art Kontrainformationsprogramm gegen Nachrichten. Es war eine Mischung, eine Kombination aus kritischen Informationen und wir suchten da sehr viel neue Sachen und auch was in der Presse so erschien. Wir drehten die Sachen richtig um von all dem, was in der Presse erschien. Ah, und das war, bevor es überhaupt so alternative Presseagenturen gab wie Indymedia und Anna, oder? Ja, genau. Wir hatten noch eine eigene kleine Presseagentur, die nannten wir ADAI, Agencia de Altres Informaciones, Agentur anderer Informationen. Das war eine Art Verein, wo dann auch Doris und Horacio und Albert Martins dabei waren. Wir waren einige und wir machten interessante Nachrichten, wir bereiteten interessante Nachrichten auf und schickten sie dann auch an die offiziellen Medien, damit diese die Nachrichten, die wir hatten, veröffentlichen sollten. Es gab sogar einige Medien, die unserem Verein beitreten wollten und haben das auch getan. Es war also eine Informationsagentur oder eine Presseagentur, aber natürlich ganz einfach und ein bisschen, ja, ohne viel Mittel und ein bisschen schäbig. Ja, bueno, sí. Welche Musik hast du in deinem Programm aufgelegt? Bueno, am Anfang gab es ziemlich viel Reggae, weil ich hatte einen Kumpel im Radio, der heißt Diego, der war Argentinier und der war ein Fan von Reggae-Musik. Ich brachte auch ziemlich viel Rock. Gut, und wie war die Sache mit den Sprachen damals bei Contrabanda? In welcher Sprache habt ihr am Anfang mehrheitlich gesprochen? Katalanisch oder Spanisch? Gut, es war folgende Situation. Die alten Gründer von Contrabanda waren ein bisschen enttäuscht und sind dann auch später weggegangen, aus dem Verein ausgetreten, aufgrund davon, dass das Radio am Anfang 80% auf Katalanisch gesendet hatte und nach einiger Zeit ist dann der Anteil vom Katalanischen auf 30 bis nur 20% gesunken. Gab es dadurch Konflikte? Nein, es waren keine richtigen Konflikte. Aber wie gesagt, die Leute waren enttäuscht, weil sie das Radio natürlich auf Katalanisch betreiben wollten. Und dann wurde es immer weniger und jetzt spreche ich sogar auf Spanisch und nicht auf Katalanisch. Gut, in dem Buch, das ich schreibe, werde ich natürlich versuchen, auch dem Katalanischen gerecht zu werden und werde ziemlich viel auf Katalanisch bringen, auf Spanisch natürlich, sogar etwas auf Italienisch. Es soll die linguistische Realität ein bisschen zur Geltung kommen, die hier in Barcelona herrscht und auch beim Radio. Janot, gut, ein anderer Grund für die ursprünglichen Betreiber, die enttäuscht waren und dann weggingen, war auch die Tatsache, dass Contrabanda ein Radio war, das nicht mehr so kämpferisch war gegen das System und gegen das Rathaus und gegen die Macht und die Autoritäten und immer mehr Musikprogramme brachte. Aber war das irgendeine Musik oder war das auch kritische Musik? Naja, Musik, sagen wir mal, die brachten Gruppen, kleine Gruppen, die auch hier Straßenmusikanten, aber wie gesagt, es war eben nicht mehr eine Analyse und eine Auseinandersetzung mit dem System. Es wurden immer mehr Musikprogramme. Es gab viele Sendungen und ich glaube, heute halten die sich sogar noch. Die brachten sehr viel Musik, natürlich keine kommerzielle Musik, aber eben, wie gesagt, sehr viel musikalische Inhalte. Und die Vollversammlung vom Radio haben die Leute da versucht, die Situation zu ändern. Ja klar, aber wie gesagt, ein kämpferisches Radio zu machen, ist schwieriger als ein Musikprogramm auf die Beine zu bringen. Du brauchst da mehr Zeit, mehr Vorbereitung und musst dich mehr in die Sache reinhängen. Und dann war auch folgende Situation, viele kamen aus der Uni, es waren Journalismusstudenten und die hatten halt keine Erfahrungen im kämpferischen Journalismus. Wie war am Anfang die Situation beim katalanischen Independentismo hier im Radio? Gab es da so etwas wie eine Independentista-Gruppe? Vom Independentismo gab es anfangs wenig. Der Independentismus war eher latent in allen möglichen Hörern und auch in den Radioleuten vorhanden. Aber wie gesagt, die große Mehrheit hat sich niemals in diese Richtung ausgedrückt. Bis eben die verhängnisvolle Macht, El Poder Nefasto, das Katalanische übernommen hat und versucht hat, damit Politik zu machen. Plötzlich gab es also politische Manifestationen, man versuchte Wähler zu kriegen und es gab sehr viel Rummel um diese Sache. Aber wie gesagt, bei uns hier im Radio ging es darum, einfach Sendungen auf Katalanisch zu machen. Wie gesagt, anfangs waren das 80% aller Sendungen. Und vom Independentismo war eigentlich wenig zu reden. Die Leute hatten das mehr in sich. Es war mehr eine Frage des Geistes und nicht irgendwie daraus was Politisches zu machen. Vielen Dank, Janot. Ein Mann der ersten Stunde hier im Radio, ein Pionier von Contrabanda FM. Ein Gruß an die Hörer, oder? Ja klar, schöne Grüße an die Hörer von Contrabanda. Tschüss. No, el independentismo inicialmente se hablaba poco, pero era latente en todos los usuarios de la radio, o la gran mayoría, pero no se manifiesta. Muchas gracias, Salud, un hombre de la primera hora, un pionero de la radio libre Contrabanda FM. Gracias. Alte Kranke, mächtige Männer fühlen sich frisch wie neu belebt. Wenn jetzt das Blut von Millionen Menschen an ihren Händen klebt, alle, die hier zusammenkamen, niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Durch wie viel Blut dürfen sie warten, über wie viel Leichen geht, um der Welt das aufzuzwingen, was sie Recht verstehen. Alle, die hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Wie weit reicht die Geduld der Völker? Wie lange darf man ungestört gewaltsam nehmen und vergeuden, was der ganzen Welt gehört? Alle, die hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem je wieder einen Krieg beginnt. wer weiß, vielleicht setzt eines Tages in einem kleinen fernen Land ein kleiner Krieg, ein winziger Funke wieder die ganze Welt in Brand. Alle, die hier zusammenkamen, wollen wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Und statt nach harten, präzisen Schlägen, einem leichten, schnellen Sieg, wird es dann nur noch Verlierer geben und keinen Frieden. Krieg ist Krieg. Alle, die hier zusammenkamen, wollen bei mir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Alle, die hier zusammenkamen, wollen bei mir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder historische Schaltkreise 16. Wohlfahrtsorganisation NATO. Mit der Lieferung deutscher Leopardpanzer ist der Krieg in der Ukraine jetzt in eine neue, entscheidende Phase gekommen. Leopard 2A6. Geschwindigkeit vorwärts. Maximal 70 Kilometer. Rückwärts ca. 30 Kilometer pro Stunde. Dieselmotor mit 1500 PS. Maximale Reichweite 450 Kilometer. Hauptbewaffnung 120 mm Glattrohrkanone mit einer effektiven Reichweite von rund 4 Kilometer. 4 Besatzungsmitglieder. Wieder rollen deutsche Panzer in der Ukraine. Deutschland liefert 14 Panzerhaubitze 2000. Sie stehen weit hinter der Front und schießen im Bogen auf weit entfernte Ziele. 5 Pionierpanzer DAX, das sind Spezialpanzer. Sie legen Brücken, schleppen defekte Panzer ab, räumen Minen oder transportieren Soldaten. 15 Bergepanzer 2, 16 Brückenlegepanzer Biber, 37 Flakpanzer Typ Gepard, schützen die Kampftruppen vor Angriffen aus der Luft. 40 Schützenpanzer Marder, unterstützen Kampfpanzer im Gefecht. Die Grenadiere bekämpfen zum Beispiel feindliche Infanterie, die Panzerabwehrkräfte hat. 14 Panzer Leopard 2. Kampfpanzer sind das Zentrum der Panzertruppe. Viel Spaß auch! Deutschland einig, Panzerland. Deutschland einig, Panzerland. Bis wohin wärt ihr gegangen? Deutschland einig, Panzerland. Ein Lob auf die Panzer in der Ukraine. Ein Lob auf die Panzer in der Ukraine. Ein Lob auf die deutschen Panzer. Sie retten das Leben von Frauen und Kindern. Dort seht ihr eure Zukunft. Was veranlasst Menschen, ihre Vergangenheit zu leugnen? Die deutschen Panzerhersteller stehen vor einem Milliardengeschäft. Zwei Firmen werden jetzt die wichtigsten Ansprechpartner der Kriegsminister sein. Das Düsseldorfer Unternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann, KMW aus München. Seit 2015 Teil der deutsch-französischen Holding KNDS. Rheinmetall fertigt den Turm und die 120 mm Glattrohrkanone. KNDS produziert das Unterteil samt Panzerung und fügt alle Komponenten zusammen. Für beide Konzerne bedeutet die Abgabe von Leopard-Panzern an die Ukraine neue Aufträge. Und das ist nur der Anfang. Im Prinzip ist mit dem Ja zu den Leopard-Tanks die Entscheidung gefallen, die ukrainische Armee von altem Sowjetgerät auf westliche Technik umzustellen. Ein Milliardengeschäft. Rheinmetall-Chef Armin Papperger verfolgt einen aggressiven Wachstumskurs. Seit Beginn der Invasion hat er der Bundesregierung seine Produkte angeboten. So schreibt der Spiegel. Russlands Krieg verändert die Geschäftsbedingungen für Rheinmetall grundlegend. Bereits im vergangenen Jahr hat der Konzern 700 Millionen Euro investiert und die Kapazitäten um 10% erhöht. Die Planungen für dieses Jahr, die eine Aufstockung in ähnlicher Größenordnung vorsahen, gelten schon wieder als überholt. Bislang hat Rheinmetall vor allem in Munition investiert. Der spanische Hersteller Expal soll übernommen werden. In Unterlüß baut der Konzern eine Fabrik für Mittelkalibermunition, wie sie etwa für den Flugabwehrpanzer Gepard gebraucht wird, der in der Ukraine im Einsatz ist. Ein weiteres Werk entsteht in Ungarn. Künftig dürfte auch bei Panzern die Nachfrage steigen, nicht nur um Lücken zu füllen. Rheinmetall erwartet, dass etliche Staaten ihre Armee aufstocken werden. Vergangenen Sommer haben die Düsseldorfer den Panther vorgestellt, den Prototyp eines neuen Kampfpanzers. Der Rüstungsboss hat große Pläne. Der Umsatz soll sich bis 2025 auf 11 bis 12 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Ein Hoch auf die Panzer! Ein Hoch auf die Panzer! Achtung, Achtung! Deutsche Panzer retten das Leben von Frauen und Kindern in der Ukraine! Wir helfen jetzt den Menschen mit immer mehr schweren Waffen. Sagen Sie das den Bürgern und Bürgerinnen. Erlauben Sie mir bitte, Frau Ministerin, aber die Bürgerinnen und Bürger glauben das nicht mehr. Die unverminderte Hart- und Abwehrkämpfer an der Ostfront stehen im Zeichen des beginnenden Winters. Sind schon zahlreiche bolschewistische Angriffe zerstört. Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus. Rüstungskonzern Rheinmetall wird auch noch ins Geschäft kommen. 50 ausgemusterte Leopard 1 Panzer könne man rasch in die Ukraine liefern. Dazu kämen noch 70 alte Marderschützenpanzer. Die Frage ist nur, welchen Kampfwert diese 40 Jahre alten Oldtimer haben. Ich bin in Ukraine verpflichtet, nicht mehr mit deutschen Ehren in der Ukraine. Das sind doch alles Arschlöcher. Zur Überraschung der Feindseite treten in den Morgenstunden des 16. Dezember starke deutsche Kräfte aus dem Westwall heraus zu einem völlig unerwarteten Angriff an. Nehmen Sie Haltung an, wenn ich mit Ihnen rede. Oder wollen Sie einen Befehl verweigern? Wir helfen jetzt den Menschen mit immer mehr schweren Waffen. Sagen Sie das den Bürgern und Bürgerinnen. Mit Atombomben droht. Da haben wir auch einen zu liefern. Ganz freien Willens gebe ich alle Kälte auf. Ich will nicht mehr Kampf und nicht Sieger sein. Ich richte auf niemanden mehr den Lauf meiner Waffe und Leib. lass mich auf alles ein. Auf dem Handteller blüht mir ein Rosenstock und die Füße sind Veilchen und herbstzeitlos. Aus blauem Flieder gewebt ist mein Rock und die Haare sind weich und aus feinem Moos. Kennt keine Grenzen aus Stein. Sie steigt in den Himmel durch Regen und Schnee. Sie stürzt sich ins tiefste Wasser hinein und taucht wieder auf in blühendem Klee. Mein Herz liegt ganz offen in deiner Hand. Endlos Vertrauen will ich dir wie ein Kind. Ich folge dir glaubend bis an den Rand. Doch ich weiß noch, wo all meine Waffen sind. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 252. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Karl Otten, Santa Catalina. Santa Catalina ist der Name des alten Hafenviertels, das zwischen der Stadt und dem weiß und köstlich grün zum Schloss hinaufgewürfelten Fremdenviertel Terreno wuchert, eine Kloake, in die das Rinnsal La Riera seine stinkenden Abwässer ergießt. Links erheben sich auf Stein und Erdhaufen die Ruinen einiger Windmühlen, wo die Kinder in Abfällen spielen. In den ebenfalls zerfallenen Hütten ist kaum Platz zum Schlafen. Alles stinkt nach Fisch, Wände, Fenster, Erde glitzern vor Fischschuppen. Nachen lehnen gegen die Mauern und das Meerwasser zerfrisst und versalzt alles. Dies ist der einzig echte wilde Stadtteil. Er hat die Geschichte überdauert und Phönizier und Karthager, Römer und Mauren haben ihn nicht vernichten können in seinem Gestank, seiner schamlosen Armut und seinem aufsässigen Mut. Hier in Santa Catalina wohnen die Fischer, Lastträger, Matrosen und Scheuerfrauen im Schatten einer modernen Basilika, die sie 10-mal im Laufe der Aufstände anzuzünden versuchten. Aber Stein und Eisen brennen schlecht, und jedes Mal feuerte die Guardia, dass das Blut gegen die staubigen Wände spritzte. Seitdem heißt die Kirche und das ganze Quartier Santa Catalina die Rote. Musik. Die Flut der Neugierigen wälzt sich tosend heran, denn alle wissen, haben sie diese ewige Burg der Rebellion, dann gehört Palma und die ganze Insel den Faschisten. Sie spitzen die Ohren, ob nicht Schüsse krachen, sie schnuppern in den Wind, ob die Rattenlöcher brennen. Aber da ist nichts als der eigene Druck der Tausenden, ihre Glut, ihr Marschieren, das sie voranträgt, der Entscheidung zu. Sie wissen nicht, was da kommen kann. Es ist ihnen alles gleich, und in ihrer Raserei käme ihnen der eigene Tod gar nicht zu Bewusstsein. Vergebens schreien die Soldaten, zurück, zurück! Wohin zurück? Niemand versteht sie. Weiter, nach vorne! Ganz Palma ist in Aufruhr. Die Massen wälzen sich zwischen dem bleiern leuchtenden Meer und den steilen Bastionen den Offizieren entgegen, die mit Degen und Revolver umherfuchteln und Kommandos schreien, die in dem dumpfen Gebrüll der Massen untergehen. Da sind sie, da! Da stehen sie! A muerte los cobardes! Tod den Feiglingen! Muerte, muerte! Die schönen Offiziere erblassen und weichen eilends zurück, um einen Anlauf nehmen zu können. Dann aber begreifen sie, dass die Drohungen, der Wutschrei, die geballten Fäuste nicht ihnen gelten. Sie gelten dem gemeinsamen Feinde. Die räudigen, stinkenden Häuser und Baracken sind verödet. Kein Lied, kein Geschrei, kein Kinderweinen. Die klaffenden Mauern der alten Windmühlen ragen wie zerschossene Festungstürme empor und das Bettzeug hängt aus den Fenstern, als seien die Häuser geplündert worden. Die Bewohner aber stehen an den grauen Gittern ihrer Kathedrale und recken die Arme empor, als klagten sie den Himmel an. Halbnackt, barfuß, zerzaust, viele blutend, so stehen sie und starren auf die blinkenden Bajonette, die ihnen Soldaten und Faschisten entgegenstemmen. Stumm die einen, zähneknirschend die anderen. Wie in einem lebenden Bild am Schluss einer Theaterszene. Die Sonne steigt schnell empor und die Steine werden heiß. Der Staub flimmert wie Kristalle, die Palmen knistern, als brenne Stroh. Frauen und Männer, Kinder und Greise, in wirren, bunten und traurigen Rudeln, werden immer noch herbeigetrieben und ihre Schreie und Flüche, das Jammern der Kinder, die hinfallen und getreten werden, gellen über das Meer. Die Menge lacht. Soldaten und Blauhemden kämmen die Straßen aus und jagen alles, was da lebt und sich wehrt. Mit Kolbenhieben vorwärts auf den wüsten Platz vor der halb vollendeten Schule, wo um Weihnachten die Truthähne verkauft werden. Genauso treibt man die Menschen hier zusammen. Nein, die Tiere sind ja wertvoll. Sie bringen Geld und dem Käufer Freude. Dieses Gesindel hier ist wertlos, gefährlich. Man muss es ausrotten, zertreten, zerschlagen, wie man einen Scherben zerschmeißt. Hinweg damit ins Meer, unter die Erde, dass keine Spur mehr von ihnen gefunden werde, es sei denn in den Mägen der Fische und Würmer. Das Geschrei schwillt zu einem Orkan an. Die einen winseln um Gnade, die Zuschauer aber toben wie in der Arena. Blut ins Meer, a muerte! Hinter der Kette der Posten, die wankt und nachzugeben droht, tritt eine zweite Reihe Soldaten, geführt von einem Leutnant mit weit aufgebauschten Reithosen und spiegelblanken Gamaschen. In der linken schwingt er eine Gerte mit silbernem Knopf, wie ein Dirigent. Die Soldaten schwärmen aus, in breiter Front. Von den Häusern bis zum Quai. Halt! Das Gewehr ab! Laden! Entsichern! Es rasseln die Schlösser der Gewehre. Die Mündungsdeckel ab, das rechte Bein vorgestellt. Die Soldaten halten die Gewehre schussbereit in Brusthöhe und suchen sich ihre Opfer in der Menge. Es ist alles erlaubt, wenn es befohlen wird. Lange genug hat es gedauert, bis es soweit war. Jetzt ist es soweit, und sie wollen zeigen, was sie gelernt haben. Die Bürger beruhigen sich und werfen den Soldaten Zigaretten zu, die in den Staub fallen. Der Leutnant schreitet mit langsamen Bewegungen, mit der Reitgerte die Soldaten wie Pferde beklopfend, die Front ab und achtet darauf, bei jedem Schritt mindestens eine der Zigaretten zu zertreten. Diese eine Tatsache, Verachtung so guter Dinge wie Zigaretten, macht mehr Eindruck auf die Zuschauer als alle Gewehre und Gefangenen zusammen. Das Schauspiel geht weiter. Nach altspanischer Tradition werden zunächst Frauen und Kinder von den Männern getrennt. Nicht etwa aus Ritterlichkeit, ganz einfach deshalb, weil es das Verfahren erleichtert. Aber jedem Teil wird sein Recht werden. Jetzt steigt ein Hauptmann auf eine Tonne, die gerade dasteht, vor dem Rudel der gefangenen Männer. Diese Männer stehen Leib an Leib, so eng, dass es fast plausibel erscheint, wenn sie die Arme hochrecken, wie in einer überfüllten Trambahn. Der Offizier, breitschultrig in einer engen Uniform, blitzerndes Lederzeug um Leib und Schultern, nimmt einen Stoß Papier aus der Hand eines Sergeanten, der ihm wie ein Hündchen überall hinfolgt und beginnt mit lauter Stimme Namen vorzulesen. Die Aufgerufenen müssen links heraustreten und ihre Zahl schwillt ständig an. Bald ist es die Mehrheit. Das sind die Mitglieder der republikanischen Parteien, deren Namen die Phalangisten bei der Besetzung des Volkshauses in den Kartotheken vollzählig vorgefunden hatten. Militär und Faschisten umringen in geschlossenen Reihen die Opfer, die immer noch stumm und reglos ihre Arme zum Himmel recken. Name auf Name schallt über den Platz. Die Männer drängen sich durch die dünner werdenden Reihen und wechseln hinüber zu ihren Freunden. Die Sonne steigt und brennt mit immer stärkerer Kraft in ihre schutzlosen Gesichter, die sie erhoben halten, die Kiefer zusammengepresst, die Augen geschlossen ins Nichts gerichtet. Der letzte ist ein gewisser Pepe Calabas Murat, ein älterer, kahlköpfiger Fischer, der nur die eine Hand hochgehoben hat. Der Hauptmann schreit ihn an: »Du sollst beide Arme hochheben!« Da lässt Calabas auch den linken Arm sinken, wedelt mit dem anderen leeren Rockärmel. »Willst du mir das mal vormachen, wie man zwei Arme hochhebt, wenn man nur einen hat?« Der Kalist schlägt ihm ins Gesicht und stößt ihn zu den anderen. Der Offizier macht eine kurze Pause und reicht die Papiere dem Sergeanten. Eine Ordonnanz mit einem Motorrad rast herbei und macht eine kurze Meldung. Alle recken die Hälse, die Gefangenen werden unruhig, einige lassen die Arme sinken und treten aus der Reihe. Der Kommandant zieht den Degen. Jetzt wird es ernst. Endlich! Es liegt etwas in der Luft. Die Zuschauer versinken in dumpfes, erwartungsvolles Schweigen. Sie nehmen Witterung. Ein Mädchen flüstert, halb erstickt vor Gier, ihrem Bräutigam zu: »Jetzt werden sie erschossen!« In die Stille donnert jetzt das Kommando: »Achtung!« Die Soldaten zucken zusammen. Die Faschisten blicken unruhig und ungewiss, was sie tun sollen zu den Gefangenen. Denn das alles ist doch ein Traum, dass sie plötzlich, an einem hellen Sonntagmorgen, in ihren blauen Hemden mit Gewehren und Handgranaten paradieren dürfen und alle vor ihnen zittern. Sie, die gestern noch im Halbdunkel verschwiegener Paläste konspirierten und Arriba España flüsterten, was sie jetzt 100 und 1000 Mal und alle Tage allen ins Gesicht schreien dürfen. Und nicht nur das, sie dürfen, ja, sie müssen sogar schießen. Und sie werden auch schießen. Unruhig und lüstern gehen ihre Blicke von einem zum anderen. Ausrotten diese Horde von Bastarden, anzünden dieses ganze Santa Catalina La Roja. Weiß sollen sie werden, wie gebleichte Knochen. Sie haben die Macht und sie recken sich, die Señoritos, die nach Moschus duften und gestern gebeichtet und heute früh kommuniziert haben. Es sind brave und fromme Jungens und der Papst hat ihnen Absolution erteilt von allen ihren Sünden, gewesenen und zukünftigen. Aber es ist keine Sünde, es ist ein gutes, ein herrliches Werk, dieses Geschwür auszubrennen. Es ist der Wille Gottes und des Generals Godet. Godet hat sie aus dem Dunkel geholt und ihnen Waffen gegeben. Godet, der Herrliche, der Einzige, der zweite Jaime, der Eroberer. Der Offizier streckt den Degen gen Himmel und ruft abermals mit starker Stimme: »Achtung, präsentiert das Gewehr!« Und die Trommeln rühren sich in dröhnenden Wirbeln. Es klingt, als ob Schädel gegeneinander rasseln, auf und nieder. Ratataplang, ratataplang. Dann schmettert ein Horn und überschlägt sich zu schrillen Dissonanzen, dass es klingt wie der Todesschrei eines Gefolterten. Jetzt werden sie erschossen. Madre Purissima. 618 Männer. Ich habe sie gezählt. Santa Catalina la Blanca. Da kommen schon die Möwen. Die Glocken läuten. Besser einen Rosenkranz machen und alle ersäufen. Einen Priester hätten sie stellen sollen oder einen Dominikaner, wie den Juden, die verbrannt wurden. Aber sie wollen ja in die Hölle. Ganz recht geschieht ihnen. Gespannt blickt der Hauptmann der Spitze seines Degens nach zum Himmel. Er funkelt hoch wie ein Kristall, rein und silbern. Alle blicken hinauf. Keine Wolke, nichts zu sehen. Auf was wartet er noch? Aber jetzt ertönt, erst schwach, dann hell und heller, das Surren eines Propellers. Glitzernd im weißen Schein der Morgensonne, die Meer und Himmel zu einem einzigen strahlenden und göttlichen Raum vereinigen, steuert ein kleines Flugzeug über Stadt und Menschen hinweg, der weit offenen Bucht zu, gen Westen. Da oben fliegt General Godet nach Barcelona, um es zu erobern. Oder zu sterben, so hat er es geschworen. Er starb, er wurde erschossen. Der Hauptmann senkt den Degen, die Trommelwirbel schwellen an. Gewehr ab, das ganze Marsch! Leichtfüßig hüpft er auf die Erde und rennt an die Spitze der Kolonne, die den ungeordneten Haufen der Gefangenen mit sich zieht. Die Flanken werden von den Kallisten bewacht und keilförmig nach innen gepresst, bis die ganze träge und widerspenstige Masse in Fluss gerät und gegen die Zuschauer rennt, die enttäuscht zurückweichen. Die Arbeiter fürchten sich und drehen sich nach ihren Frauen und Kindern um. Die Blauhemden treiben sie mit den Gewehrkolben immer enger zusammen, dass sie nur noch in kleinen Trippelschritten vorankommen. Viele straucheln, betäubt von Hunger und Hitze. Ganze Reihen fallen über sie zu Boden und die Verwirrung löst sich in einzelnen Gefechten und wilden Schlägereien auf. Viele bluten und heulen um Gnade. Ein bakschantischer Zug, torkeln sie dem Hafen zu, gelähmt von Todesfurcht. Eine Herde armer, hinfälliger Schlachttiere, die der Blutgeruch der von ihnen ermordeten Kameraden erstickt. Der Offizier und zwei Feldwebel marschieren voran, der Mole zu. Ihre Mienen sind ernst, in gemachter Gleichgültigkeit, wie kleine Schauspieler, wenn sie in der Provinz endlich Erfolg haben. Sie grüßen ihre Freunde und deren Frauen, winken ihnen zu. Immer stärker beginnen die Soldaten, die die Bürger am Kai zurückdämmten, vorwärts zu drängen, um Platz zu schaffen für die Eskorte. »Zurück oder ins Wasser!« schreien sie unausgesetzt, stoßen Kolben und Fäuste in die Leiber der Zögernden, enttäuschten und geraten in Hitze, denn der Zug ist ihnen bereits auf den Fersen. Endlich ist der Quai geräumt. Düster und langsam schiebt sich die Prozession der Verdammten unter den staubgrauen Palmen weiter, Schritt für Schritt, und biegt plötzlich nach rechts ab, weg von der Stadt, über Ankerketten und Taue, um Stapel von Kisten und Tonnen herum, über die Mole, weiter zum Leuchtturm an der äußersten Spitze, wo die weiße Brandung hochgichtet. Da liegt die weiße Ciudad de Palma, die gestern nicht auslief, wegen des Streiks. Neben ihr der schwarze und verrottete Kasten ist der Jaime Primero, ein Wrack, seit Jahren außer Dienst, bevölkert nur von Ratten und Mäusen. Hier gerät der Zug ins Stocken. Es ist aus der Ferne nicht zu erkennen, was da geschieht. Als ein tausendfacher Schrei gellend aufbricht, gleich einer Explosion, die den Platz bei der Kirche Santa Catalina in Aufruhr versetzt. »Sie werfen sie ins Meer!« Das sind die Frauen und Mütter der Gefangenen, die sich gegen die Faschisten werfen. Die Burschen weichen zurück, vor den Zähnen und Nägeln der Rasenden und feuern in die Luft. Das Echo der Salve rollt von den Türmen und Mauern wie Hagel, hart über die Stadt. Die Männer bei den Schiffen fahren zurück und sehen, wie die Frauen nach allen Seiten auseinanderstieben. Die Wächter packen ihre Gewehre fester. Da geben sie nach. Der Platz bei der Kirche ist leer. Scharf gezackt zittern nur die Schatten der Palmen auf den Steinen. Von den Türmen schlägt es 11 Uhr. Die Gefangenen werden über den Laufsteg in das Innere des Totenschiffes bugsiert, an deren Mast eine schwarze Fahne hochgeht. Die Pest ist ausgebrochen. Das Schauspiel ist zu Ende und alle Frommen drängen sich in den Kirchen zur letzten Messe. Noch nie waren die Kirchen so überfüllt und die Klingelbeutel so schwer wie an diesem ersten Tag der glorreichen Revolution. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 252, eine Niemandsland-Produktion 2023. Literaturhinweis: Ich verlas einen Text von Karl Otten, Erzähler und Übersetzer. Otten wurde 1889 in Oberkrüchten bei Aachen geboren. Er studierte Soziologie und Kunstgeschichte. 1912 reiste er nach Griechenland. 1913-14 war er Mitherausgeber der Zwei-Monats-Zeitschrift Die Neue Kunst und Mitarbeiter an expressionistischen Zeitschriften. Als Kriegsgegner war er zeitweilig inhaftiert. In der Weimarer Republik war er Herausgeber und freier Autor. 1933 emigrierte er nach Spanien. 1936 wurde er aus Deutschland ausgebürgert. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs emigrierte er nach London. Seit 1944 war er erblindet. Im Jahr 1958 ging Karl Otten in die Schweiz, wo er 1963 in Locarno starb. Santa Catalina heißt die Geschichte in einem sehr ironischen Ton, zu finden in Karl Otten, Torquemadas Schatten, Roman, Stockholm, Beermann-Fischer Verlag, 1938. No pasarán. Pasaremos. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts hier wieder ein Audio aus Le Monde Diplomatique. Sie gegen uns. Ein Edito von Pierre Rombert. Als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte, trafen die politisch Verantwortlichen im Westen eine wichtige Entscheidung. Statt auf eine militärische Invasion zu reagieren, die einen Verstoß gegen die UN-Charta darstellte und das Recht auf territoriale Integrität eines ihrer Mitglieder verletzte, bliesen sie den Vorgang zum unüberwindlichen Konflikt zweier Kulturen auf. Damit nahmen sie Wladimir Putins These vom kollektiven Westen auf und wandten sie gegen Russland. Von der liberalen Presse wurde dieser Ton schnell übernommen. Auf der einen Seite standen angeblich ein despotisches Regime und eine Volksmasse, die im Laufe der Geschichte gelernt hatte, nur auf die harte Hand zu reagieren, und auf der anderen Seite die offenen Demokratien, von deren Vitalität, Fortschrittlichkeit und Mut der ukrainische Widerstand Zeugnis ablegte. Sie gegen uns, die Bösen gegen die Guten. Es ist eindeutig ein Krieg der Autoritären gegen die Demokratien, sagte Nathalie Loison, EU-Abgeordnete der Macron-Partei Renaissance am 13. September. 1991 hatte der Journalist Charles Villeneuve vom TV-Sender TF1 die Intervention der Alliierten am Golf in der scharfsinnigen Formulierung zusammengefasst: Es ist der Krieg der zivilisierten Welt gegen die Araber. Heute geht es für France en Terre um einen Krieg der zivilisierten Welt gegen die Russen. Am 30. August empfing die Moderatorin des Morgenmagazins Léa Salamé den Schauspieler Gilles Lelouch zu einem Gespräch über dessen Spielfilm Kompromat. Mir hat am besten gefallen, erklärte Salamé, dass dieser Film die russische Seele zeigt, die russische Gesellschaft und vor allem die Unterschiede, den kulturellen Graben zwischen uns Menschen im Westen und ihnen. An einer Stelle sagte ein Boss vom FSB zu ihnen: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir euch verachten, euch Westler, eure Dekadenz und Sittenlosigkeit. Ihr seid Feiglinge, ihr seid Schwächlinge, und wir werden euch zermalmen. Sehen uns die Russen wirklich so? Vielleicht ging Lelouch durch den Kopf, was für einen Aufschrei diese feinsinnige Analyse ausgelöst hätte, wenn ihr Gegenstand nicht die Russen gewesen wären, sondern ein Volk in Afrika oder dem Nahen Osten. Jedenfalls dämpfte er den Eifer der Journalisten. Nun, man darf auch nicht verallgemeinern. Nicht alle Russen sind so. Die Überzeugung, einen Krieg der Kulturen zu führen, ist auch an der Spitze der europäischen Diplomatie zu finden. Am 13. Oktober teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei einer Rede in Brügge seine Sichtweise mit. Europa ist ein Garten. Wir haben einen Garten geschaffen. Alles funktioniert. Doch verglichen mit diesem Garten Eden sei der Rest der Welt größtenteils ein Dschungel, und der Dschungel könnte in den Garten eindringen. Folglich müssten die Gärtner in den Dschungel gehen. Die Europäer müssen im Rest der Welt sehr viel aktiver werden. Sonst wird der Rest der Welt bei uns einfallen, auf verschiedene Weise und mit verschiedenen Mitteln. Die Wilden müssen sich auf einiges gefasst machen. Durch die großen Städte lernt sich an den Wänden bricht. Lauten Rufe, unser Flüstern hören wir nicht. Durch die großen Städte gehen wir durch das harte Licht. Sehen tausende Gesichter, unser eigenes sehen wir nicht. Straßen. Durch die großen Städte bläst der Wind uns ins Gesicht. Manchmal fühlen wir einen Atem, unseren Atem spüren wir nicht. An den Ecken zeichnen unsere Augen lang schon leer, blind geworden. Katastrophen und gemischten Meldungen für die Wochen vom 27. Februar 2023 bis zum 13. März 2023. Die erste Meldung kommt aus Berlin und zwar verlese ich jetzt einen Kommentar von Nico Pop aus der Jungen Welt zum Thema Regierungsstandpunkt. Die Berliner Landesvorsitzende der Linkspartei hat der Süddeutschen gesagt, dass die von der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht initiierte Friedenskundgebung am Sonnabend in Berlin nichts mit linker Politik zu tun gehabt habe. Den Aufruf dazu nannte sie querfronttauglich. Nicht falsch, aber ziemlich albern wäre es, einem regierungslinken Profi wie Katina Schubert damit zu kommen, dass das doch gelogen ist. Die vom rechten Rand der Linkspartei ausgehende Polemik gegen die Kundgebung zielt politisch nämlich mitnichten darauf, dass hier eine Querfront gegen die Regierung demonstriert, sondern darauf, dass überhaupt gegen die Regierung demonstriert wird. Die geforderte Solidarität mit der Ukraine meint innenpolitisch ein Abnicken der Regierungslinie, etwa beim Thema Waffenlieferungen, und außenpolitisch eine Identifikation mit der für verbindlich erklärten Erzählung über den Ukraine-Krieg bzw. mit dem in Kiew formulierten Programm des ukrainischen Nationalismus. Das ist so regressiv und antisozialistisch, wie es umgekehrt eine politische Identifikation mit dem russischen Nationalismus wäre, wird in der Linkspartei aber als internationalistische Position diskutiert. Die regierungssozialistische Rechte in der SPD nach 1914 war völlig skrupellos, aber auf den Dreh ist nicht einmal sie gekommen. Mit dieser Sachlage ergibt sich eine bedenkliche Eintrübung der Aussichten für die Fortexistenz der Partei Die Linke. Wenig wahrscheinlich ist, dass sich die harten Vaterlandsverteidiger nicht lange mit denen, die um eine Wiederbelebung der Friedensbewegung bemüht sind, in ein und derselben Partei aufhalten werden. Denn hier handelt es sich tatsächlich um einen nicht mehr überbrückbaren Gegensatz in einer strategischen Grundfrage, die in der aktuellen Krisenlage täglich zur Entscheidung drängt. Die Wut, mit der die Angriffe wie der von Schubert vorgetragen werden, resultiert auch aus einer intellektuellen Notlage. Man ahnt, dass es nicht lange durchhaltbar ist, über eine eingebildete Querfront zu zetern, während die eigenen Leute ganz real dort aufkreuzen, wo Banderistenfahnen geschwenkt werden. Auch im Karl-Liebknecht-Haus dürfte die Nervosität wachsen. Klar ist, dass eher früher als später, vielleicht ja von einem Michael Brie ins Gespräch gebrachten Sonderparteitag, die Frage gestellt werden wird, warum der Parteivorstand sich im Vorfeld von Veranstaltungen wie jener am Sonnabend ausschließlich demobilisierend betätigt. Geht nicht hin, ist eben politisch etwas grundsätzlich anderes als drängt rechte Trittbrettfahrer heraus. Wie letzteres geht, haben am Sonnabend auch Genossinnen und Genossen der Linkspartei demonstriert. Geht nicht hin, ist der Regierungsstandpunkt. Wenn man eines schönen Tages feststellt, dass man den vertritt, sollte man kurz darüber nachdenken, ob man an der Spitze einer nominell immer noch sozialistischen Partei am richtigen Platz ist. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Eine Meldung aus Madrid. Die Rechten wollen Sanchez mit einem Misstrauensvotum stürzen. Rechtsaußenakteure unternehmen in Spanien einen neuen Versuch, die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez per Misstrauensvotum zu stürzen. Die protofaschistische Partei Vox meldete ihre Initiative am Montag im Parlament in Madrid offiziell an, wie Vox-Präsident Santiago Abascal mitteilte. Man dürfe nicht tatenlos zusehen, wie Sanchez den spanischen Staat zerstöre, erklärte er. Obwohl Vox im Madrider Unterhaus, in dem über das Misstrauensvotum abgestimmt wird, die drittstärkste Fraktion stellt und 52 der 350 Sitze besetzt, wird erwartet, dass die Partei auch mit ihrem zweiten Versuch nach dem Misstrauensvotum vom Oktober 2020 scheitern wird. Keine Partei hat bisher die Initiative unterstützt. Jetzt wird's ernst. Vox wirft Sanchez unter anderem die Förderung der illegalen Einwanderung sowie Zusammenarbeit mit Regionalparteien in Katalonien und dem Baskenland vor. Einen Termin für das Misstrauensvotum gibt es noch nicht. Aber Scal will, dass Debatten und Abstimmung spätestens Anfang April stattfinden, um im Erfolgsfall genug Zeit zu haben, vorgezogene Wahlen auszurufen. Die nächsten Parlamentswahlen sind für Ende des Jahres angesetzt. Es handelt sich erst um die sechste Misstrauensabstimmung in Spanien seit Ende der faschistischen Diktatur im Jahr 1975. Thema Kriegskosten. Kiew und Washington. US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich bei einem unangekündigten Besuch in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen und ihm die weitere Unterstützung durch Washington zugesichert. Yellen kündigte an, die erste Tranche von 1,2 Milliarden US-Dollar, mehr als 1,1 Milliarden Euro, der insgesamt rund 10 Milliarden US-Dollar an Wirtschaftshilfe freizugeben, die die USA der Ukraine in den kommenden Monaten zur Verfügung stellen wollen, hieß es in einem Redemanuskript Yellens, das das US-Finanzministerium am Montag veröffentlichte. Die zusätzliche Hilfe hatte Yellen bereits vergangene Woche verkündet. Das Geld komme zusätzlich zu 13 Milliarden US-Dollar, welche die USA der Ukraine im Laufe des vergangenen Jahres bereits gegeben hätte. Achtung, wir sprechen hier von Finanzhilfen. Es geht da auch noch um viele, viele Milliarden für Waffen. Kommen wir noch einmal zum Thema Ukraine-Krieg und Friedensverhandlungen. Und überhaupt, das Wort Frieden ist in Deutschland mittlerweile ein Schimpfwort für die Grünen und für die Regierung. Wer von Frieden spricht, gilt mittlerweile als unmoralischer Vaterlandsverräter. Viele tun das aber, nämlich Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer. Doch es gibt Hasskampagnen. Politik und Medien verunglimpfen die Berliner Friedensdemonstrationen. Auch am Montag bestimmte rüdes Vokabular gegen die Teilnehmer der Berliner Friedenskundgebung am Sonnabend die großen deutschen Medien. Im Mittelpunkt der Demonstration stand die Forderung nach Stopp von Waffenlieferungen. Die Süddeutsche Zeitung nannte die Teilnehmer Friedensmeute und zitierte Äußerungen der stellvertretenden Parteivorsitzenden und Chefin des Berliner Landesverbandes der Partei Die Linke, Katina Schubert, wonach sich unsere Befürchtungen bestätigt hätten. Wer einen Aufruf startet, der querfronttauglich ist, erntet Querfront. Die Demonstration habe nichts mit linker Politik, gar mit linker Friedenspolitik zu tun. Durch die Reden habe sich eine Täter-Opfer-Umkehr gezogen. Sichtbare Gleichsetzungen von Baerbock mit Hitler seien nicht von der Bühne zurückgewiesen worden. Eine unfassbare Relativierung des Faschismus. Die linke Co-Vorsitzende Janine Wissler sagte am Montag in Berlin, es sei vollkommen klar, dass das keine Veranstaltung der Linken gewesen sei. Der Umgang der Initiatorinnen mit der Mobilisierung von rechts habe ihr Sorgen gemacht. Konsequenzen für Wagenknecht erteilte sie eine Absage. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, sagte der Rheinischen Post, die Organisatoren hätten sich mit radikalen Rechten und Linken zusammengetan und das Opfer zum Täter stilisiert. NTV bezeichnete Wagenknecht als die Ein-Frau-Querfront ohne Mehrheit. Die Berliner Zeitung meinte, die Bewegung sei von Realitätsferne zerfressen. RND erklärte Wagenknecht zu einer Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Laut FAZ zeigten sie und Schwarze als Vertreterinnen alten deutschen Denkens in Ost und West, dass manche Frieden immer noch mit Friedhofsruhe verwechseln. Die linke Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali nannte es dagegen ein wichtiges Zeichen, dass sehr viele Menschen wollen, dass wir aus der Kriegs- und Aufrüstungslogik ausbrechen. Dem schloss sich laut Tagesspiegel auch der linke Bezirksverband Berlin-Lichtenberg an. Er verabschiedete auf einer Hauptversammlung am Sonnabend eine Unterstützung des Manifests für Frieden und setzte sich zudem für eine Umsetzung der UN-Resolution vom Donnerstag ein. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedensfreunde, ich bin so froh, dass ihr alle hier heute gekommen seid. Und ich weiß, dass auch viele Tausende unsere Kundgebung an den verschiedenen Livestreams mitverfolgen. Ich denke, heute kann man sehen, wie viele wir sind. Und von jetzt an werden wir unsere Stimme so laut erheben, dass sie nicht mehr übergangen werden kann. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind nicht nur viele. Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren, weil Deutschland braucht endlich wieder eine wirklich starke Friedensbewegung. Ihr habt ja alle verfolgt, was passiert ist, als Alice Schwarzer und ich gemeinsam mit 69 Erstunterzeichnern unser Manifest für Frieden veröffentlicht haben. Da ist in Teilen der politischen und medialen Öffentlichkeit Deutschlands eine regelrechte Hysterie ausgebrochen. Was hat man uns nicht alles unterstellt? Was hat man uns nicht alles vorgeworfen? Uns und damit stellvertretend natürlich auch den über 600.000 Unterzeichnern unseres Manifests. Wir seien zynisch, gewissenlos, amoralisch, Handlanger Putins, womöglich sogar von Putin bezahlt. Und trotzdem haben sich die Menschen nicht abhalten lassen. Sie haben unser Manifest unterzeichnet. Jeden Tag werden es mehr, die das Manifest unterzeichnen. Und da muss ich hier auch noch mal sagen, das ist großartig. Von euch allen ein herzliches Dankeschön. Ich meine, die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts? Und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben ja offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Und ich sage ja auch noch mal in aller Deutlichkeit, nur um die alle abzuschrecken, die das schon wieder überall verbreiten wollen, weil es sich eigentlich von selbst versteht. Aber ich sage es trotzdem noch mal. Selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger, die in der Tradition von Regimen stehen, die für die schlimmsten Weltkriege der Menschheitsgeschichte Verantwortung tragen, auf unserer Friedenskundgebung nichts zu suchen. Das versteht sich aber wohl von selbst, dachte ich. Aber genauso sage ich auch, jeder, der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen. Und daraus soll man nicht so eine dumme Debatte machen. Es nervt mich, auf welchem Niveau in Deutschland inzwischen diskutiert wird. Es ist wirklich unsäglich. Und ich finde auch das möchte ich hier nochmal sagen, wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, das ist ja ein Begriff, der ganz oft gefallen ist im Vorfeld der Kundgebung. Wenn wir schon über Rechtsoffenheit reden, dann sollen sich die Kriegstrommler doch verdammt nochmal an ihre eigene Nase fassen. Leute, die keine Scham haben, sich mit anderen zu verbünden, die ganz echte Nazis verehren. Ich denke da zum Beispiel an den früheren Rüpel-Botschafter und Vizeaußenminister der Ukraine, Herr Melnik. Der macht gar keinen Hehl daraus. Melnik und auch andere Größen dieses Landes machen doch gar keinen Hehl daraus, dass sie beispielsweise in dem Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera einen nationalen Heroen sehen. Und ich erinnere daran, Bandera, der Antisemit, ist mitverantwortlich für die Ermordung von tausenden Juden, Polen und Russen. Und dieser Mann wird von Melnik und anderen verehrt. Und unsere Kriegstrommler machen sich mit denen gemein und erzählen uns etwas über Querfront und Rechtsoffenheit. Was ist das für eine verlogene Debatte? Das möchte ich ja auch nochmal deutlich sagen. Aber das hysterische Gebrüll in Teilen der Politik und der Medien zeigt natürlich auch, sie haben wirklich Angst vor uns. Sie haben Angst vor einer neuen Friedensbewegung. Und ich finde, da haben sie auch Grund dafür. Sie haben nämlich Angst, dass sie ihre Politik nicht mehr ohne weiteres so fortsetzen können. Und ich sage Ihnen, ja, genau deshalb sind wir hier, damit sie diese Politik nicht fortsetzen können. Also bitte schön, wenn Sie Angst haben, das ist ein Kompliment für uns alle. Eine weitere Meldung zum Thema Waffen- und Panzerlieferungen an die Ukraine. Längst ist der Krieg ja ein Krieg zwischen Russland und der NATO. So viel haben viele Leute vielleicht schon mitbekommen. Wie weit man da gehen will, ist noch fraglich. Jedenfalls, die streiten sich, wer was liefern soll und wie viel und was das kostet und wer das alles bezahlen soll. Die BRD widerspricht inzwischen den USA in der Panzerdebatte Berlin. Die Bundesregierung hat einer Darstellung aus dem Weißen Haus in Washington widersprochen, hört, hört, wonach US-Präsident Joseph Biden der Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in die Ukraine nur auf Berlins Drängen hin zugestimmt habe, gegen die Empfehlung seiner Militärs. Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte am Montag in Berlin, dass die Entscheidung für die gemeinsame Lieferung von Kampfpanzern einvernehmlich getroffen worden sei. Das waren gute, konstruktive Gespräche, bei denen man immer von beiden Seiten darauf geachtet hat, dass man zu einem gemeinsamen Vorgehen kommt. Bidens Sicherheitsberater Jacob Sullivan hatte am Sonntag in einem Fernsehinterview erklärt, die BRD hätte Biden gesagt, dass sie nicht bereit sei, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, solange der Präsident einer Abrams-Lieferung nicht zustimme. Eine Meldung von der deutschen Presseagentur. Es geht um viel. Es geht um viel. Es geht zum einen darum, das furchtbare Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Es geht darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Das Weiße Haus, Joe Biden, hat mit Rüstungskonzernen über viele Jahre Verträge abgeschlossen, also für viele Jahre Verträge abgeschlossen, dass die Ukraine mit Waffen beliefern. Für viele Jahre soll die Kriegsmaschinerie munitioniert werden, damit ihr nicht die Waffen ausgehen. Was ist das für eine wahnsinnige und zynische Politik? Und die stellen sich dann auch noch hin und sagen, das sei Solidarität mit der Ukraine. Was ist das für eine Lüge? Das ist doch keine Solidarität. Das ist das genaue Gegenteil dessen. Denn Solidarität, das ist doch völlig klar. Solidarität wäre, alles dafür zu tun, das Sterben zu beenden. Solidarität heißt Leben retten und nicht Leben zerstören. Solidarität heißt, sich für den Frieden zu engagieren und nicht für den Krieg. Und dafür braucht man keine Panzer, dafür braucht man Diplomatie, Verhandlungen und Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Das braucht man dafür, das ist solidarisch. Kommen wir auf die vergangene Nachholwahl in Berlin zu sprechen. Diese Sachen sind ja mittlerweile in Deutschland auf dritte Weltniveau gesunken. Früher hat man über diese Shithole-Staaten gelacht, wo nichts funktionierte. Und nun ist das alles in Berlin und in Deutschland angekommen. Berlin. Gut zwei Wochen nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat der Landeswahlausschuss am Montag das amtliche Ergebnis bekannt gegeben. Die Rangfolge der Parteien blieb dabei gleich. Die zweitplatzierten Sozialdemokraten liegen mit 53 Stimmen vor den Grünen. Achtung, mit 53 Stimmen. Deutlicher Gewinner der Wahl vom 12. Februar ist die CDU mit 28,2%. Die amtierende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD dürfte bei einer Neuauflage der Regierungskoalition mit den Grünen und der mit 12,2% viertplatzierten Berliner Linken auf ihrem Führungsanspruch bestehen. Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch äußerte bereits ihre Präferenz für die Fortsetzung. Rechnerisch möglich wäre jedoch auch eine Koalition der CDU mit der SPD oder den Grünen. Es primavera, no només a Contrabanda FM, sinó també a Niemandsland. Una veu lliure en un món poc lliure. 91.4 a Barcelona. Nach der Friedensdemo am vergangenen Wochenende in Berlin gab es auch in Genua eine große Demo von Arbeitern gegen den Krieg und für bessere Löhne. In Genua haben am Sonnabend mindestens 3000 Menschen für Frieden und gegen militärische Eskalation protestiert. Die Demonstration war zunächst vom Kollektiv Autonomer Hafenarbeiter KALP ausgerufen worden, das einen generellen Stopp von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete fordert. Dem Aufruf hatte sich dann die Basisgewerkschaft Unione Sindicale di Base, USB, angeschlossen, um die Mobilisierung auf das gesamte Nationalgebiet auszuweiten. Nieder mit den Waffen, hoch mit den Löhnen war der Slogan, der zum Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine in der ligurischen Hauptstadt zu hören war. Er richtete sich in erster Linie gegen den europäisch-militärisch-industriellen Komplex, der seit nun knapp einem Jahr rekordverdächtige Profite einfährt. Die Empörung der protestierenden Arbeiter und Studenten galt aber auch der Regierung in Rom, die ähnlich wie die Ampelkoalition in der BRD trotz Inflation und sozialer Krise beschlossen hat, die Militärausgaben drastisch zu erhöhen. Thema Arbeitswelt, Thema Löhne. Es geht um das Versandhaus Amazon. Die Manager von Amazon verweigern ihren Arbeitern eine Inflationsprämie. Es drohen Stellenstreichungen. Gemessen an Amazons Anspruch, der beste Arbeitgeber der Welt zu werden, wie im April 2021 in seinen Führungsprinzipien angekündigt, bleibt die Praxis an den bundesdeutschen Standorten im Umgang mit den rund 30.000 Beschäftigten weit dahinter zurück. Das kritisieren 34 Betriebsratsmitglieder in einem offenen Brief, der Freitag veröffentlicht wurde. Das zeige sich beispielsweise bei der von der Bundesregierung im dritten Entlastungspaket vom September 2022 eingeräumten Möglichkeit, jedem Beschäftigten eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro zu zahlen. Dieser Betrag könne in mehrere Einzelprämien aufgeteilt werden, bis Ende 2024 an die Beschäftigten fließen. Die Prämie könne auch weniger als 3.000 Euro betragen. Das Unternehmen dürfe die gesamte ausgezahlte Summe als Betriebsausgabe absetzen. Doch die Leitung von Amazon Deutschland und an den Standorten spreche mit den Betriebsräten nicht über die Prämie, ebenso wenig über die Entgeltstruktur. Dabei gäbe es positive Beispiele, wie etwa den Schraubenhersteller Würth, der über die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie hinaus jedem seiner rund 84.000 Mitarbeiter noch 1.000 Euro extra zahle. Daran sei aber beim Online-Händler derzeit kaum zu denken. Amazon scheint nicht ganz akzeptieren zu wollen, dass Betriebsräte gewählte Vertreter und Vertreterinnen der Belegschaft sind, die gesetzlich dazu aufgefordert sind, Arbeitnehmerinteressen aufzuzeigen und durchzusetzen. Das entspreche nicht einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, wie sie das Betriebsverfassungsgesetz vorsehe. Amazon solle verstehen, dass Betriebsräte mit den Verantwortlichen auf Augenhöhe sprechen müssen. Obwohl der Online-Händler noch im April 2022 für Deutschland eine Aufstockung des Personals auf 36.000 angekündigt hätte, gehe die Entwicklung mittlerweile in die entgegengesetzte Richtung, schreiben die Betriebsräte in ihrem offenen Brief. So wolle Amazon die Kosten unter anderem auch durch Arbeitsplatzabbau senken. Weltweit steigerte das Unternehmen den Umsatz von rund 470 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf knapp 514 Milliarden ein Jahr später. In der Bundesrepublik fielen sie von 37,33 auf 33,6 Milliarden, lagen aber auch 2022 noch immer deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Dass bei Katastrophen und großen Unglücken geplündert wird, wie verrückt, das weiß man aus anderen Ländern, aber nun auch in Deutschland. Während der Flutkatastrophe und danach wurden in Nordrhein-Westfalen 1057 Straftaten registriert. Das geht aus einer Antwort auf eine große Anfrage der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen hervor. Die unübersichtliche Gesamtsituation schuf laut Justizministerium in den betroffenen Gebieten offensichtlich Tatgelegenheiten, die Verdächtige vornehmlich in der akuten Phase der Flut ausnutzten. Der Bericht liegt im Spiegel vor. Zuvor hatte unter anderem der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Die Straftaten wurden demnach zwischen dem 14. Juli und dem 31. Dezember 2021 registriert. Es wurden nur solche berücksichtigt, die sich in den betroffenen Gebieten ereigneten und in denen ein Zusammenhang zur Flutkatastrophe bestehe. Aus dem Dokument geht hervor, dass vor allem im ersten Monat nach der Flut Straftaten verzeichnet wurden. Danach sinkt die Zahl wieder ab. Der Bericht zählt allein 632 Eigentumsdelikte. Die Verdächtigen seien in frei zugängliche oder unzureichend gesicherte Wohnungen und Häuser eingedrungen. In Einzelfällen seien hochwertige Gegenstände wie Baumaschinen, Notebooks oder Schmuck aus verschlossenen Räumlichkeiten gestohlen worden, die vorübergehend unbewohnt gewesen seien. Die mutmaßlichen Täter hätten dabei Fenster aufgehebelt oder Türen aufgebrochen. Der Bericht registriert zudem Unterschlagungen, Raubüberfälle, Plünderungen der Auslagen von Geschäften sowie Dutzende Wohnungseinbrüche. Bei den Eigentumsdelikten wurden laut Bericht 275 Verdächtige identifiziert. Bei diesen Fällen ging es unter anderem um Brandstiftung, Körperverletzung, Subventions- und Sozialleistungsbetrug, Veruntreuungen und Umweltdelikte. Die Strafjustiz hat bisher 54 Anklagen erhoben. Es ergingen 56 Strafbefehle und 48 Verurteilungen. 806 Verfahren wurden eingestellt. Betroffen von den kriminellen Handlungen waren 670 Personen, außerdem hunderte Unternehmen und Institutionen. Das Ministerium betont, dass die Straftaten nicht Ausfluss organisierter Kriminalität bzw. bandenmäßiger Strukturen seien. Es handle sich vielmehr um Einzeltäter und organisierte Personenmehrheiten. Das nördliche Rheinland-Pfalz war von der Flutkatastrophe im Juli 2021 besonders schwer getroffen. 134 Menschen kamen allein im Ahrtal ums Leben. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 27. Februar bis zum 13. März 2023 im Niemandsland. Thema Geschichte der Stadt. Das Geschichtsmuseum Zentrum El Born, BCCM, Born Centre Cultura y Memoria, lädt die Besucher zum Nachdenken über die Geschichte der Stadt ein. Der frühere Marktplatz, später eine gigantische Markthalle, war im Mittelalter ein Turnierplatz. Hier werden auch die verschiedenen Modelle einer unterschiedlichen Geschichtsbetrachtung und Narration verhandelt. Man will die Vergangenheit erklären. Was ist das kollektive Gedächtnis? Wer bestimmt seine Inhalte und seine Ideologie? Hier dominiert zuerst einmal das Gedenken an die Schlacht um die Stadt nach der Niederlage durch die Truppen von Philipp dem V. 1714. 8000 Quadratmeter, wo die jahrtausendealte Geschichte der Stadt in Schichten übereinander liegt. Wo die Archäologen auch graben, hier findet sich immer wieder etwas von einer neuen und tieferen Vergangenheit. Römerzeit, Phönizier, Iberer. Im historischen Gedächtnis der Katalanen und besonders der Independentistas ist hier heiliger Boden, Zona Cero, wo Katalonien laut Legende seine angebliche Freiheit in eben jenem Jahr 1714 verloren hätte. Im Jahr 2013 hat das BCCM wieder auf dieser Geschichtslegende beharrt und zum 11. September 2013, l'11 de September, die Ausstellung Fins a conseguirlo, El Cece del 1714 organisiert. Bis wir es schaffen, die Belagerung von 1714. Es lohnt sich dort einmal herumzugehen und sich umzuschauen. Das Gebäude ist beeindruckend und es gibt immer aktuelle Ausstellungen zu besuchen. Etwa die Kunst gegen die Repression im Frankismus. Thema Korruption, mehr als ein Club. Barça hat jahrelang die Gunst der Schiedsrichter gekauft. Das ist nun ans Tageslicht gekommen. Bisher herrschte die Legende vor, dass Real Madrid schon seit Francos Zeiten die schlechte Angewohnheit hatte, Schiedsrichter zu kaufen und so eine Meisterschaft nach der anderen zu gewinnen, besonders während der Diktatur. Man sprach viel über die goldenen Uhren der Schiedsrichter und die Damenbesuche in den Hotelzimmern. Nun ist herausgekommen, der FC Barça hat Millionen an den Direktor des Schiedsrichterverbandes, einem gewissen Herrn José María Enríquez Negreda, über eine Scheinfirma und verschleierte Konten gezahlt. Die Zahlungen liefen über eine Ein-Mann-Firma, Das Nil geheißen, die der Präsident Juan Gaspart und später sein Nachfolger Bartomeu unterhielten. Diese Konten hatten den einzigen Zweck, den Schiedsrichterboss zu bestechen. Mutmaßlich müssen wir sagen, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt ja noch wegen Korruptionsverdacht und dem Verdacht auf Bestechung. Die Geldströme an die Schiris laufen bereits seit 2001. Das Finanzamt Hacienda ist im Mai 2022 auf die Zahlungen gestoßen. Angeblich wurde das Geld, so ließ der Club Barça verlauten, für sogenannte Schiedsrichtergutachten ausgegeben, die man angeblich von Negreda-Leuten erhalten habe. Naja, 7 Millionen Euro für ein paar Seiten Papier über Schiedsrichterweisheiten, haha. Auch DVDs mit Kommentaren zu den Schiedsrichterentscheidungen wurden dem Club übergeben. Für zwei Seiten Papier gab es dann 318.373 Euro. In den letzten 6 Jahren, so sagt eine Statistik, habe der FC Barça 68 Elfmeter mehr als der Durchschnitt der Liga-Clubs zugesprochen bekommen. Interessant. Interessant für alle Fußballfans vor allem, die die Fahnen ihrer Vereine küssen und als Bettlaken benutzen. Aus Liebe. Aus Liebe zu was, fragen wir uns. Barcelona Stadt der Hunde. Das Rathaus von Barcelona hat einen neuen Plan zur Reinhaltung der Hundeauslaufflächen in Gang gesetzt und einen Betrag von 714.808 Euro für die Reinhaltung und das Desinfizieren der Hundeplätze bereitgestellt. Ja, lieber Slan, 91.4 FM, Barcelona. Kontrabande FM. Ja! Thema Barcelona, Stadt der Partnerschaften. Nach der Entscheidung des Rathauses von Barcelona unter Ada Colau aus Protest gegen die Repression, die die palästinensische Bevölkerung durch Israel im Gazastreifen und in den besetzten Gebieten erfährt, hat also das Rathaus beschlossen, die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv auszusetzen. Dafür gab es viel Applaus von linken und Pro-Palästina-Gruppen, aber auch eine Protestkundgebung von israelfreundlichen Organisationen und Personen. 100 Menschen versammelten sich am vergangenen Dienstag, dem 21. Februar, vor dem Rathaus, um gegen Ada Colaus Maßnahme zu protestieren. Alle für Tel Aviv, riefen sie, Schwesterstadt. Das war die Parole der Kundgebung. Im Mai sind Wahlen zum Rathaus hier in der Stadt. Der Wahlkampf läuft, es gibt eine Wahlprognose. Insgesamt für ganz Spanien. Auch in Spanien wird die Sonntagsfrage gestellt. Wenn am Sonntag Wahlen wären, welche Partei würden Sie wählen? Auf die vom DIM, Meinungsforschungsinstitut, durchgeführten Erhebungen wurde wie folgt geantwortet. Die rechte PP würde mit ca. 32,4% stärkste Partei, mit plus 4,6% mehr gegenüber den letzten Parlamentswahlen. Die regierende PSOE-Sozialistenpartei bekäme nur 27,1%, ein Verlust von 1,5%. Podemos, der linke Koalitionspartner, erhielte satte 3,3% weniger, also nur noch 9,7% statt 13%. Auch die rechtsradikale Vox-Partei vermeldet leichte Zuwächse laut dieser Umfrage um 1,2%. Mit diesem Ergebnis wäre ein Weiterregieren der Sozialisten mit Podemos nicht mehr möglich. 53% aller PSOE-Wähler wünschen sich kein Weiterregieren übrigens mit Unidos Podemos zusammen. Immer Ärger mit Laura. Die Vorwürfe gegen Schunz-Präsidentin Laura Borras verhärten sich. Die Zeugen bestätigen vor Gericht, dass Frau Borras Zahlungen aus öffentlichen Geldern aufgrund von zum Teil fiktiven Verträgen und sogenannten Stückelverträgen an Bekannte und Freunde vorgenommen hat. Besonders dreist hatte Laura Borras es mit einem Freund getrieben, einem gewissen Isaias H., dem sie über gestückelte Verträge Gelder hat zukommen lassen. Es handelte sich dabei um Aufträge, die Frau Borras in ihrer Eigenschaft als damalige Direktorin des katalanischen Sprachinstituts vergeben hatte. das ILC-Institut de las Letras Catalanes zwischen 2015 und 2021. Porras unterstellte Funktionäre aus dem Institut hatten sie verschiedene Male gewarnt und ihr erklärt, dass solche Verträge gegen das Protokoll verstießen. Besonders schwerwiegend ist die Affäre um die fiktiven Kostenaufstellungen für Projekte, die das Institut unter Laura Porras finanziert hatte. Nun muss sie sich also vor Gericht verantworten. Ihr drohen übrigens 6 Jahre Gefängnis und 21 Jahre Amtsverbot. Das heißt, das Verbot, ein öffentliches Amt ausführen zu dürfen. Mittwoch, der 1. März 2023, kurz vor 3 Uhr am Nachmittag. Ich befinde mich hier auf dem Paseo Companys, vor dem Gebäude des Justizpalastes. Eine kleine Menschenmenge von vielleicht 100 Menschen hier versammelt. Man sieht die Estelada-Fahne der Independentistas. Die Präsidentin von Junts per Sí, Laura Borràs, hat hier gerade ihre Anhörung im Verfahren gegen sie wegen Korruption und Bestechung und Fälschung von offiziellen Dokumenten. Immerhin geht es um 6 Jahre Knast und meines Wissens ein Amtsausführungsverbot von 21 Jahren. Wie das ausgehen wird, weiß man nicht. Es gibt sehr viel Polemik. Ich werde mal fragen. Una pregunta, una valoración de lo que pasa ahí dentro. Ahora surtirá y farán explicaciones. Hay otra verdad detrás de ello. Es un simple proceso contra la corrupción o hay algo más ahí. No, corrupción no hay, porque no le daban ni responsabilidad civil. Vale, entonces puedo decir corrupción, sagt dieser Mann hier. Bestünde nicht, es gäbe kein Zivilverfahren. Entonces, ¿para qué la han llevado ahí? La justicia, ¿por qué? Porque dicen que hay una infracción administrativa de procedimiento. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Zufälligerweise steht ein Rechtsanwalt neben mir. Ich interviewe ihn ganz spontan und er erklärt mir die vielen Ungereimtheiten in dem Prozess gegen Laura Borràs und er erklärt das mit allerlei juristischen Fachbegriffen, die nach seiner Aussage beweisen, dass der Prozess ein politischer Prozess sei und kein ziviler Prozess. Es gäbe keine Vorteilsnahme im Amt, Frau Borràs habe sich nicht persönlich bereichert. Es wären einfach administrative Verstöße, gegen die hier vorgegangen werde. Der Rechtsanwalt, den ich gerade interviewt habe, erklärt, dass er Anhänger der Partei Junts per Sí ist und natürlich Sympathisant mit Frau Laura Borràs. Das färbt natürlich seine Bewertung sehr subjektiv ein, aber immerhin, die andere Seite hat auch ihre Argumente und ihr Recht, gehört zu werden. Sondern auch es geht um die Aufteilung von Verträgen. Man hat die Präsidentin von Junts fälschlicherweise angeklagt. Sie dürfte da gar nicht vor Gericht erscheinen, weil offiziell kein Delikt vorläge und sie hätte noch Immunität gehabt, als die Anklage erhoben wurde. Und die Zeugen, die jetzt gefragt werden, wären Personen, die Justizvergünstigungen bekommen würden, wenn sie gegen Laura Borràs aussagen. Intentado traducirlo fielmente a lo que me ha dicho, pues... Con mi pobre alemán, más o menos. Vale, pues muchas gracias por la valoración. ¿Ustedes son de Junts también? O de... Vale, pues que se haga justicia de verdad, ¿no? Eso deseo. Y que, no sé, y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gut, ich habe mich bedankt. Die beiden Herren hier haben mir freundlicherweise ihren Standpunkt erklärt und hier vor dem Gerichtsgebäude, vor dem Justizpalast, Polizei, ein Absperrgitter, man kann also nicht nah ran. Und man sagte mir, gleich werde Laura Borràs herauskommen und werde eine Erklärung vortragen oder verlesen. Niemandsland, Barcelona, eine Stadt der Musik, 91.4 FM, Kontrabanda. Barcelona, Schutz der Bevölkerung. Der malerische, im Altstadtkern um die Kathedrale gelegene San Felip Neri Platz soll nun gegen die Touristenmassen ein bisschen abgeschirmt werden. Hier im Barrio Gothic befindet sich eine Schule, deren Tore auf den Platz hinausgehen, wo die Kinder in ihren Pausen oder auf dem Schulweg das Recht haben, ungestört zu sein. Ungestört von den da durchtrampelnden Massen. Das Rathaus lässt den Platz ab jetzt zu den Schulzeiten sperren und durch Absperrgitter begrenzen. Nur Anwohner der Stadt dürfen dann den Platz durchschreiten, doch ist er für Touristen gesperrt. Sprachenpolitik in Barcelona. Das Rathaus von Barcelona stellte am Donnerstag einen neuen Plan mit 68 Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs der katalanischen Sprache in der Stadt Barcelona vor. Damit das Katalanische als allgemeine Gebrauchssprache Vorrang habe, wolle man die Monitore zum Beispiel für außerschulische Aktivitäten verpflichten, Katalanisch zu sprechen. Auch sollen Läden und Geschäfte sanktioniert werden, die das Katalanische nicht gebrauchen bzw. nicht ausschildern. Nun ja, es riecht nach Wahlkampf. Besonders toll sieht es in Barcelona für die katalanische Sprache allerdings gar nicht aus. 26% aller Barceloneserinnen und Barcelonesen geben an, das Katalanische in ihrem Alltag und ihren Aktivitäten nie zu gebrauchen. Weitere 27% sagen kaum, so gut wie nie. Das ist über die Hälfte der Bevölkerung. 11% erklären, dass sie viel Katalanisch verwenden bzw. sprechen und gebrauchen, also lesen, Radio, Fernsehen, Kino und so weiter. Auch wird es in Zukunft einen Tag der katalanischen Sprache in Barcelona geben. Das Motto lautet El teu catalán suma. Dein Katalanisch summiert sich. Am 3. April soll der Tag des Katalanisch begangen werden. 24 Millionen Euro will das Rathaus für seinen Sprachförderungsplan ausgeben. Ergebnis: Es stehen also ca. 53% aller 1,639 Millionen in Barcelona lebenden Menschen, die nie oder fast nie oder wenig Katalanisch sprechen, nur 11 plus 19, also das wären 30% gegenüber, die es viel oder oft sprechen. Barcelona, Archäologiehauptstadt. Wieder gibt es einen archäologischen Fund bei den Straßenumbauarbeiten auf der Via Laietana zu vermelden. Am Donnerstag wurden auf der Plaza Antoni Maura die Beine eines weiteren Skeletts gefunden, nachdem eines bereits vor wenigen Tagen an der gleichen Stelle gefunden wurde. Die Funde werden vom archäologischen Labor untersucht. Party, Party, Party. Rave-Partys in Katalonien. Die Gemeinden Sarral in Tarragona, 1544 Einwohner, und Torà in Lleida, 1244 Einwohner, wurden am vergangenen Wochenende des 17. Februar von einer Art Party-Invasion heimgesucht. Die sogenannten Raves, Raves. Hunderte Party- und tanzwütige Individuen an Bord von Lieferwagen und Campingbussen fielen in die Gemeinden ein. Installierten mitten auf den Feldern am Dorfrand riesige Lautsprecheranlagen und begannen dann unter dem Einsatz gewaltiger Dezibel im Sound der wummernden Bässe und Party-Techno-Krachmusik bis zum Umfallen zu tanzen. Tagelang dauerten die Partys, die als Rave bekannt geworden sind. Dabei spielen die elektronische Musik und die Drogen eine entscheidende Rolle. Katalonien, so El País am Sonntag in einer Reportage, ist seit Jahrzehnten das gelobte Land der Raves. Der wohl berühmteste Rave fand im Januar 2021 in Llinars del Vallès bei Barcelona statt. Grundsätzlich sind alle Raves illegal, denn es bedarf einer Erlaubnis der Behörden für eine öffentliche Massenveranstaltung. Doch bei der Party in Llinars kam noch hinzu, dass Pandemie und Versammlungsverbot herrschten. 300 Leute kamen damals zusammen, doch die Polizei Mossos brauchte 40 Stunden, um das Tanz-Drogen-Elektronik-Fest zu beenden. Der Rave in Sarral nun vom 17. Februar ging bis Dienstag, dem 21. Februar. Für die Dorfbewohner war dies eine harte Geduldsprobe und eine unangenehme Neuheit. Bürgermeisterin Victoria Canes von ERC erklärte letzten Freitag, dem 24., zu diesen Raves kamen 1000 Personen in Lieferwagen und Kleinbussen. Ihr GPS führte sie mitten ins Dorf. Sobald sie auftauchten, rief ich die Polizei. Wir hoffen, dass sich sowas nicht wiederholt. Zumindest, so die Dörfler, haben die Partyleute die Weiden nachher ganz sauber hinterlassen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Kampf ums Rathaus. Xavier Trias, der 76-jährige Herausforderer von Bürgermeisterin Ada Colau bei den Wahlen im Mai, gab am Wochenende El País ein Interview über seine Pläne für die Stadt im Falle eines Wahlsieges. Trias ist ein uralter Fuchs des katalanischen Großbürgertums, mit allen Wassern gewaschen, könnte man sagen. Er kommt aus den alten Strukturen der CiU, die sich wegen zahlloser Korruptionsfälle damals hat auflösen müssen. Er behauptet, er stelle sich zur Wahl, weil die Bürger ihn darum gebeten hätten. Die Stadt schrie nach ihm. Auch seine Partei, die rechtskatalanische Junts, habe ihn angefleht zu kandidieren. Nun sind viele politische Beobachter der Meinung, dass Trias eine Art Notlösung sei, mangels geeigneter Kandidaten und Kandidatinnen und wegen seines integrativen Einflusses bei alten CiU-Kadern. Trias reitet in dem Interview in der Tageszeitung El País vom letzten Sonntag auf den festen Größen rechter Stadtpolitik und Anti-Links-Propaganda herum. Dabei betont er, reale Probleme wie Schmutz, Kriminalität und Wohnungsnot stellt sie ganz groß heraus und stellt sich selbst als neuer Saubermann dar. Gleichzeitig stellt er Bürgermeisterin Ada Colau als Problem für die Stadt hin. Colau ist seit 8 Jahren nun im Amt und hat durch ihre Sozialpolitik versucht, die verfehlte Politik ihrer Vorgänger ein bisschen auszubügeln. Das heißt, die Touristenmassifizierung zu stoppen, das Laissez-faire bei der Partystadt, bei Partystadt-Fans abzubauen, den Ausverkauf und die Gentrifizierung der städtischen Gebäude und Wohnungen zu stoppen. Trias kommt nun mit dem üblichen rechtspopulistischen Programm. Wir werden die Wirtschaft stärken, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Armut abzubauen, das sagt er. Aber sein Rezept ist natürlich Subventionen für Unternehmen und Firmen. Auch die 30%-Klausel will Trias abschaffen, Colaus kleines Kronjuwel in der Baupolitik. 30% Sozialwohnungen bei jedem Neubau muss es für die großen Baulöwen geben, wenn sie hier in der Stadt etwas bauen. Das sei gescheitert, behauptet Trias in dem Interview, ohne seine Aussage mit Zahlen oder sonst etwas zu begründen. Von Trias ist bekannt, dass er Millionen auf Konten in einem Steuerparadies geparkt hat. Der Interviewer hat den Kandidaten allerdings nicht auf dieses Geld angesprochen. Da mag es einen Grund für geben. Thema Klimakatastrophe. Prognosen von Klimaforschern sagen ein prekäres Schneepanorama für Kataloniens Skigebiete in den Pyrenäen voraus. Trotzdem werden weiterhin Skipisten ausgebaut. Komisch. 50 Skipisten existieren in Nordkatalonien. Laut dem OPCC, dem Observatorio Pirenaico de Cambio Climatico, eine von Frankreich, Spanien und Andorra gemeinsam betriebene Institution, wird es im Jahr 2050 nur noch die Hälfte der Schneedecke in den Pyrenäen geben. Besonders in der Höhe zwischen 1800 und 2200 Metern. Eine Zone, wo die meisten Skipisten liegen. Dies bei optimistischeren Schätzungen und unter der Annahme, dass die CO2-Ausstöße bis dahin reduziert werden. Eine andere Prognose sagt allerdings voraus, dass sogar 80% des Schneebestandes verschwinden werden. Thema Ukraine auf den Berliner Festspielen. Selenskyj hinten, Selenskyj vorne. Selenskyj beim Modenschauen. Parlamentseröffnungen, Kongressen, Festen. Ohne den ukrainischen Präsidenten Selenskyj scheint in der freien westlichen Welt nichts mehr zu laufen. Nun auch Selenskyjs Grußbotschaft bei der Eröffnung des World Mobile Kongresses, des Weltmobiltelefonkongresses, hier in Barcelona am vergangenen Wochenende. Der um Waffen bettelnde ukrainische Ultranationalist, Multimillionär und Berufsschauspieler, Eigentümer einer Fernsehkette, Selenskyj, ist der ideologische Popstar der USA und ihrer NATO-Partner, der allüberall gezeigt und visualisiert werden muss. Die Frage, welche westlichen Werte Selenskyj eigentlich vertritt, von denen der Waffenindustrie und des Ultranationalismus einmal abgesehen, ist nie und nirgendwo die Rede. Öffentlich zumindest nicht. Ruhm der Ukraine, rief schon Stefan Bandera, der Faschistenführer, als die Nazi-Armee einmarschierte. Ruhm dem Westen, rufen wir zurück. Taxifahren in Barcelona. Und Taxi betreiben in Barcelona. 120.000 Euro kostet mittlerweile die Lizenz zur Betreibung bzw. Weiterführung eines Taxibetriebs in Barcelona. Die Lizenz hat in den letzten Jahren ihren Preis verdreifacht, trotz des Einbruchs der Uber- und VTC-Fahrdienstkonkurrenz. Diesen Wert zu schützen und die Essenz, also das Fastmonopol, zu schützen, ist das Hauptanliegen des Gremiums der Taxifahrer hier in Barcelona und in ganz Spanien. In Barcelona gibt es 320 Taxihaltestellen und noch einmal 130 Kleinhaltepunkte. Von den 12.147 Taxifahrern und Fahrerinnen sind 854 Fahrerinnen, also nur 7%. 200.000 Euro war die höchste Summe, die jemals für eine Taxilizenz gefordert wurde, bevor im Jahr 2003 das Taxigesetz verabschiedet wurde. 10.521 Lizenzen existieren für Taxis im Großraum Barcelona. Diese Zahl ist seit 25 Jahren unverändert geblieben. Der unterschwellige Konkurrenzkrieg mit den Fahrdienstleistern Uber, Cabify und anderen schwelt inzwischen weiter. Kommen wir noch einmal zum World Mobile Congress hier in Barcelona. 80.000 Besucher erwartete der Kongress in diesen Tagen, ein Drittel mehr als im Vorjahr 2022. 25% der Teilnehmer kommen inzwischen aus Asien. Man sieht das auch deutlich im Stadtbild. Die Innenstadt ist voller freundlich lächelnder Menschen mit asiatischem Aussehen. Wie wichtig der Kongress für Spaniens Wirtschaft ist, zeigt sich schon allein daran, dass König, Staatspräsident und Minister eingeflogen wurden, um den Kongress am Sonntag zu eröffnen. Ach so, ja, und natürlich Selenskyj-Video, das darf niemals fehlen. Mit Russland ist das übel und so weiter und so weiter. So wurde der Kongress eingeleitet. Dann geht es ums Business und Milliardeninvestitionen, künstliche Intelligenz und Unterhaltungselektronik für die Konsumenten. Proteste gab es auch. Aktivisten protestierten vor den Toren gegen die miesen Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Kindern in den Fabriken und Minen, wo unsere Handys produziert und die seltenen Metalle abgebaut werden. Bürgermeisterin Colau haute Präsident Sanchez nebenbei an, für einen Mietpreisdeckel zu sorgen und ein entsprechendes Gesetz im spanischen Parlament auf den Weg zu bringen. Sanchez vermied es allerdings, über Politik zu sprechen, schreibt El Periódico. Nur über Selenskyj zu sprechen war erlaubt. Der Präsident wünschte Selenskyj alles Gute und viele neue Panzer. Bald auch Truppen. Verteidigungsministerin Robles meinte nein. Man kann Angst bekommen, wenn eine Verteidigungsministerin erklärt, man werde keine Truppen entsenden, das sei kein Thema, dann ist es schon eins. Und hiermit beende ich den Barcelona-Nachrichtenüberblick, den Barcelona-Nachrichtenblock im heutigen Niemandsland. Jo! Kommen wir jetzt zum Thema Kinowelten im Niemandsland. Bammel ist dran mit seinem Bambule auf der Leinwand. Hey Bammel, wie geht's? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Bambule auf der Leinwand, dem Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Hallo Didi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Hab zwei spannende, meiner Meinung nach spannende Kinotipps mitgebracht. Das eine ist eine Veranstaltungsreihe, die hier in Barcelona stattfindet, und eine Erstaufführung in den deutschen Programmkinos. Wir machen heute mal eine Ausnahme und empfehlen einen Film, der zurzeit zumindest nur in Deutschland in den Kinos zu sehen ist. Demnächst wahrscheinlich auch online, aber dazu kommen wir später. Online gibt es eine ganze Menge Infos zu erfahren über das Thema, mit dem ich heute anfange. Eine der spannendsten Filmkulturveranstaltungen des Jahres steht vor der Tür hier in Barcelona, DA Filmfestival de Cine Barcelona 2023, das Autorenfilmfestival. Schon seit vielen, vielen Jahren in meiner Kinoagenda ein Plätzchen, das fest verankert ist, und auch dieses Jahr freuen wir uns alle sehr. Es geht los am 23. März, 9 Tage bis zum 2. April. Ein umfangreiches Programm mit über 60 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen, hauptsächlich unabhängig produzierte Filme aus der ganzen Welt, aus Asien, aus Afrika und aus Lateinamerika, auch hier aus Europa. Ich finde es wirklich ein spannendes Programm dieses Jahr. Und zu den einzelnen Filmen kommen wir vielleicht gleich. Mal ganz kurz ein paar Fakten. Der Filmfestival de Cine Barcelona hat eine eigene Website, die geht genauso wie der Film, wie die Veranstaltungsreihe, dafilmfestival.com, als ein Wort geschrieben. Da findet ihr alle Infos, die ihr braucht. Die Website ist unheimlich gut gemacht, finde ich. Also sehr übersichtlich gestaltet. Man kann sich die Filme nach Tagen oder nach Titeln alphabetisch sortieren und auch thematisch. Das haben sie super gemacht, vor allen Dingen für Leute, die jetzt nicht so eifrige Kinogänger sind und schnell mit so einer großen Menge von Filmen überfordert sind. Und ja, ich habe mir mein Programm schon zusammengestellt, aber wo findet das Ganze statt? Im CCCB, im Adibau Multicines, in der Filmotheca de Catalunya und in diesem schönen kleinen Programmkino am anderen Ende der Stadt, im Zumzeitkino. Ich finde, die haben da wirklich eine gute Auswahl getroffen, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den grundsätzlichen Fakten. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man viel über das Festival erfahren. Ist verlinkt mit der Website, geht auf die Internetseite dafilmfestival.com. Da findet ihr auch die Infos zu den Eintrittspreisen. Es gibt viele Parallelveranstaltungen, eine Eröffnungsfilm und eine Abschlussklausur da natürlich. Und ich glaube insgesamt 4 audiovisuelle Events nennen sie es, also Filme mit Live-Musikvertonung. Das habe ich mir vor der Pandemie, glaube ich, einmal angeschaut. Das fand ich auch super. Es gibt Eintrittskarten online zu buchen und jeweils eine Stunde vor Filmbeginn an der Abendkasse der jeweiligen Kinos. Bei der Filmotheca läuft das ein bisschen anders. Die Eintrittspreise sind auch unterschiedlich gestaffelt. Natürlich sind die Sonderveranstaltungen ein bisschen teurer als die normalen Eintrittskarten, aber man kann so eine Abono kaufen, also eine Mehrfach-Kinokarte für 5 Eintritte zahlt man 30 Euro, also umgerechnet 6 Euro pro Ticket. Und ich finde, das ist schon ein super Preis für so ein tolles Festival. Was gibt's denn überhaupt zu sehen? Also ich habe mal so ein bisschen durch das Programm gegoogelt und mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich persönlich spannend finde. Darunter La Mujer de Tchaikovsky von Kirill Serebrennikov aus Russland. Finde ich einen super spannenden Film. Der hat schon vor ein paar Jahren mal so ordentlich für Aussehen gesorgt mit dem, was er hier gemacht hat. Und gilt so ein bisschen als sehr umstrittener Experimentalfilmer, aber unheimlich spannende Filme macht. Wie das bei den Tchaikovsky-Fans anzukommen ist, darauf bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir ausgesucht Metronom von Alexandru Belch aus Rumänien, eine Erstaufführung, läuft in der Reihe Talents, junge Talente, und es ist ein Film, der spielt 1972 in Rumänien unter Ceausescu und es geht um freies Radio. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, wir haben noch einen spannenden Film rausgesucht aus Kolumbien, der heißt Angel 69 von Theo Montoya, aber über diesen Film möchte ich noch nicht so viel berichten, da dürft ihr selber mal auf die Website schauen. Aus Argentinien gibt es einen Film, der allein schon durch seine Länge aus der Masse der Filme heraussticht. Der ist 260 Minuten lang, heißt Trenke Lauken und ist von Laura Citarella. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Sache. Also geht auf die Website dafilmfestival.com, informiert euch über das Programm und geht ins Kino. Deni, wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht einen kurzen Einspieler machen. Ich weiß nicht, ob du einen Trailer vorbereitet hast für den Film, den ich in der zweiten Hälfte meiner Besprechung vorstellen möchte, nämlich Der Zeuge von Bernd Michael Lade. Aber ich gebe das Mikro mal eben an dich weiter. Vielen Dank, Bammel, für die ausführliche Schilderung des DA-Festivals hier in Barcelona. Demnächst, Ende März. Jawohl, ich habe einen Trailer vorbereitet. Den spiele ich jetzt an und dann wirst du uns etwas über diesen Film erzählen. Ab geht's! My name is Carl Schrader. I know the name of any number. And yes, I can tell you about the ideas and the methods they use. Hier ist euer Bestimmungsort in einem deutschen Konzentrationslager. Ja, das ist die Rede, die ich dann immer vorgelesen habe. Yes, this is the speech I was always reading out loud. Ein Bauwerk vollkommen in seiner Harmonie, in seiner Solidität. Das war mein Buchenwald. Zweiten Teil der Kinosektion hier im Radio Niemandsland habe ich heute einen Film ausgesucht, den ich für durchaus empfehlenswert, nein, sogar hochspannend halte und der ab 2. März in deutschen, hoffentlich dann auch anderen europäischen Programmkinos zu sehen ist und ganz, ganz hoffentlich auch irgendwann hier in Barcelona auf der großen Leinwand, denn der gehört dahin. Worum geht's? Mal wieder um Vergangenheitsbewältigung und um die Verbrechen der Nazis in den Konzentrationslagern. Der deutsche Schauspieler und Filmregisseur Bernd Michael Lade hat ein ganz spannendes filmisches Experiment gewagt. Und zwar die Geschichte eines Menschen verfilmt, der über 11 Jahre die deutschen Konzentrationslager überlebt hat. Man fragt sich natürlich sofort, wie das möglich war. Das Ganze ist so eine Art Gedankenexperiment, das basiert auf realen Gerichtsprotokollen. Die Gerichtsverhandlungen haben nach 1945, kurz nach Kriegsende, stattgefunden und wurden damals aufgezeichnet. Die Alliierten haben versucht, mehrere SS-Verbrecher, NSDAP-Funktionäre und vor allem die Frau eines berüchtigten KZ-Kommandanten vor Gericht zu stellen und dafür einen Zeugen herbei bemüht, der 11 Jahre lang die Konzentrationslager überlebt hat, weil er dort als sogenannter Kapo tätig war und sehr genau schildern kann, wie der ganze Apparat in den verschiedenen Konzentrationslagern, hauptsächlich geht es um das KZ Buchenwald, aber auch die KZs Lichtenburg, Esterwegen und Flossenbürg werden erwähnt, um die Verbrechen und den Machtapparat in diesen Konzentrationslagern zu schildern. Und diese nüchternen Zeugenaussagen sind als ganz nüchternes Gerichtsdrama inszeniert. Das macht die ganze Sache aber umso schockierender. Teilweise ist es auch, finde ich, wirklich schwer zu ertragen, was da vorgetragen wird. Und die Liste der menschenverachtenden Verbrechen dieser Nazitäter ist natürlich lang. Aber was noch viel erschreckender ist, ist eigentlich, dass die Liste der Ausreden und Rechtfertigungen noch viel, viel länger ist. Ich war ein gehorsamer SS-Soldat. Wenn schon in Teufels Küche, dann nur als Koch. Ein perfekter Kreislauf, der kaum etwas kostet. Jeder hat doch sein Geschäft mit denen gemacht. We had to do the hardest work you can imagine. Wie viel ist da rauszuholen aus einem Menschenkörper? Sponge lived with a gangster attitude. Also ich empfehle euch den Film ganz dringend. Spannendes Experiment zum Thema Vergangenheitsbewältigung. Der Regisseur ist eigentlich ein Schauspieler, Bernd Michael Lade, geboren 1964 in Ost-Berlin. Und er hat seine Karriere in den 80er Jahren in der DDR gestartet, mit eher kleinen und unbedeutenden Produktionen, bevor er dann kurz vor dem Ende der DDR noch ein paar Folgen von Polizeiruf 110 fürs DDR-Fernsehen mitgestaltet hat. Hat einen Film mitgespielt, den ich ganz, ganz toll finde, Boxhorn heißt der, von 1984 von Frank Bayer entworfen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch ein bisschen mit diesem Mann zu beschäftigen, dann versucht mal diesen Film aufzutreiben. Er ist super spannend, ist ein Roadmovie und er spielt so einen jungen Punker, eine ganz kleine Nebenrolle eigentlich. Richtig bekannt geworden ist er dann eigentlich 1991 durch die Detlef Buck Flachlandkomödie Carnegels, ein Film, der bis heute einen festen Platz in meinem Herzen hat. Er hat unglaublich viel Fernsehen gemacht, auch nicht immer alles so ganz große Kinokunst, sage ich mal vorsichtig, aber ist so ein Typ, den ich einfach als Typ immer gerne mochte. Und wenn ich mir diesen Schauspieler und seine Mimik vor Augen führe oder so innerlich im Aufrufe, dann sehe ich also immer dieses Gesicht, mit dem er so seine Augenbrauen verdreht und eine ganz einfache, sehr simple Art hat zu Schauspielern. Und genau das macht ihn eigentlich so toll und teilweise auch wirklich als Komiker hochbegabt. Dass der sich jetzt an so ein ernstes Thema getraut hat und das filmisch auch noch so grandios umgesetzt hat, davor ziehe ich meinen Hut und deswegen schicke ich euch ins Kino. Der Zeuge von Bernd Michael Lade, dem ehemaligen Tatortkommissar aus den neuen Bundesländern, der jetzt in den deutschen Programmkinos zu sehen ist. Wie gesagt, hoffentlich dann auch irgendwann hier in Barcelona. Woher sollten wir wissen, dass dieser Mann so brutal vorgeht? Ich war doch erst 19. Vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Geht ins Kino, geht in die dunklen Seele und Film ab. Und das war's schon wieder für heute. Niemandsland verabschiedet sich. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Weiterempfehlen. Vielen Dank auch, wenn Sie das Programm runterladen. Es ist im Podcast nachzuhören, zu speichern und immer wieder anzuhören. Zumindest die Stellen, die einem gut gefallen. Unter www.niemandsland.kontrabanda.org und www.niemandslandradio.blogspot.com. Und auch an dich vielen Dank, Bammel, für die Kinosektion. Ich verabschiede mich. Dankeschön. Tschüss, Agur, Adeo, ihr Detlef Jeskal. Ciao. Ich habe da nur Befehle ausgeführt.